124. Ich kann die CD mit den Eingangsrechnungen einfach nicht finden. Haben Sie eine Ahnung, wo sie sein könnte? Eigentlich sollte sie im Aktenschrank in der Buchhaltung sein. Aber vielleicht ist sie seit dem Umzug in einem anderen Schrank. Ja, seitdem wir umgezogen sind, findet man nichts mehr wieder. Was sucht die Frau?